Gespräch 3. Tim, wie ist die Lage? Ich habe von Schwester Sandra gehört, dass die Patientin Frau Weiler sie nachts mehrfach wegen ihrer Schmerzen gerufen hat. Ich denke, die aktuelle Schmerzmedikation bei Frau Weiler ist nicht ausreichend, weshalb sie in erster Linie solche ungezielten Bewegungen macht. Oder sie zupft am Bettlaken herum. Wenn man sie anspricht, beruhigt sie sich auch wieder. Was meinen Sie, Frau Stanzel? Macht sie bei der Mobilisation mit? Es war heute ziemlich mühsam mit ihr. Gestern hat sie noch alle Übungen mitgemacht und heute war sie sehr unruhig, wollte immer anders sitzen. Ich habe vorhin mit den Angehörigen gesprochen. Die sagen, sie sei sonst eher eine ruhige Person. Wobei sie seit einem halben Jahr ein Antidepressivum einnimmt. Sie wussten den Präparatenamen nicht, wollen aber nachher anrufen. Ich habe ihr eben Entspannungsmusik angemacht. Das gefällt ihr sehr gut. Ja, eine tolle Idee. Meint ihr, dass sie adäquat hydriert ist? Schon. Die Ausscheidung ist in Ordnung. Die Laborwerte von heute bekommen wir gleich. Ich schlage vor, wir gehen jetzt noch einmal zu ihr.